Plan. Das 1 Live Talk Radio 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Impotent und Frigide. Wir sind 10 Minuten hier alleine unter uns im Radio und dann schaltet sich das Fernsehen dazu. Ich möchte gerne mit euch reden, die ihr Probleme mit Impotenz habt, sei es, dass ihr selbst betroffen seid oder vielleicht ruft auch die eine oder andere Partnerin an von impotenten Männern. Oder ich möchte gerne mit Frauen reden, die frigide sind, die keine Lust am Sex haben und die das gar nicht interessiert. Telefonnummer nochmal 0800 5678 111. Claudia ist die erste heute Nacht und Claudia ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Also mein Thema ist halt frigide und ich bin 40 und hatte in meinem Leben eigentlich noch nie einen Orgasmus. Du sagst eigentlich noch nie. Ja, eigentlich ist ein doofes Wort, also noch nie. Noch nie, ja. Und letzte Woche habe ich die Sendung gehört, wo der Wolfgang gesagt hat, der hat so eine Sehnsucht nach dem schönen Gefühl. Ja. Und da habe ich gedacht, die Sehnsucht habe ich auch, obwohl ich eigentlich gar nicht weiß, was es ist. Ja. Wie liebst du, Claudia? Bist du Single? Oder bist... Nein, ich bin verheiratet, seit 97. Du bist seit 97 verheiratet? Ja. Und also ich bin als Kind sexuell missbraucht worden. Mhm. Das weiß mein Mann auch. Der ist auch sehr rücksichtsvoll. Das heißt, ihr habt schon Sex miteinander? Also ja, wir haben schon Sex. Das ist nicht so, dass ich aber das gar nicht... Aber es interessiert dich nicht. Ganz ehrlich gesagt, interessiert es dich nicht? Nee, eigentlich nicht. Mhm. Du empfindest da so gut wie nichts bei? Nein, also es gibt schon so Tage da. Ich finde das schon schön, wenn er mich anfasst. Mhm. Aber sobald es weitergeht und es kommt zum Geschlechtsverkehr, da ist bei mir wie so eine Schranke. Und also der ganze Bereich Zärtlichkeit, das ist alles im grünen Bereich. Ja. Streicheln und so innig miteinander umgehen. Aber wenn es dann wirklich zur Sexualität kommt, da... Ja, da fällt dann eine Klappe und das ja. Schluss. Das heißt, du hast nicht nur noch nie einen Orgasmus gehabt, sondern du empfindest auch überhaupt nichts Schönes an Sexualität. Nee. Gar nichts. Hast du, ist das jetzt dein erster Mann, mit dem du jetzt verheiratet bist, oder gab es vorher schon Verhältnisse mit Männern? Also das ist mein erster Ehemann, aber ja, so richtig Freunde hatte ich eigentlich auch nie. Das war halt sehr schwierig. Ist das der erste Mann, mit dem du nach dem Missbrauch quasi... Nein. Ich glaube, ich habe nach dem Missbrauch sicherlich nicht direkt, aber als ich dann so 17, 18 war, mir immer Männer gesucht, um ja irgendwas zu finden, halt Zärtlichkeit. Ja, oder, ja. Du hast in all diesen Jahren auch nie Sexualität mit dir selbst erlebt. Nein. Das kann ich überhaupt nicht. Mich selbst befriedigen, das ist... Hast du das schon mal versucht? Ja, versucht schon, aber das geht nicht. Also das ist wie, als wenn irgendwann dann so eine Klappe fällt und ja, dann... Ja, ich bin total traurig dann und fange an zu weinen. Lass mich nochmal in deine Vergangenheit gehen und dich kurz ein paar Sachen fragen. Der sexuelle Missbrauch, wie lange fand der statt? Wie viele Jahre? Ja, so anderthalb, zwei Jahre. Ja, und wie oft ist das da in dieser Zeit passiert? So wöchentlich zum Beispiel? Mehrfach in der Woche? Also das ist so, dass ich an diesen Missbrauch und diesen Vorgang, die Erinnerung ist ganz schwach. Ja, wie alt warst du da? Also ich war so zwischen 10 und 12. Das war der damalige Freund meiner Mutter. Das ist ja auch ganz ein übliches Phänomen, dass die Kinder das verdrängen aus Selbstschutz, dass die gar nicht genau wissen, was da so passiert ist. Ja, ich kann mich auch kaum an was erinnern. Also ich weiß halt immer noch, dass er mir die Bettdecke über den Kopf gelegt hat. Und dass er einmal gesagt hat, deine Mama ist immer so müde. Und das ist eigentlich schon alles. Und ja, einmal war er bei mir im Zimmer und meine Mutter kam rein. Nachts war, ich glaube, es war Sommer und sie meinte, sie müsse das Fenster aufmachen. Und er hat sich hinterm Sessel versteckt und ja, ich habe nichts gesagt. Und Ich habe einmal, also ich kann deine Sendung noch nicht sehr lange sehen, ja. Weil ich bin seit einer Woche auch noch arbeitslos jetzt. Ja. Und davor krankgeschrieben. Und da habe ich so angefangen, nachts halt auch länger Fernsehen zu gucken. Ja. Und ich habe gedacht, ich muss einfach mal mit jemandem reden. Ja. Hast du den Eindruck, das Gefühl, dass das eure Ehe belastet? Ja, schon. Ja, ne? Also es ist schon... Also dein Mann nimmt schon Rücksicht auf dich, aber... Ja, also wenn ich sage, ich will nicht, dann oder ich mag nicht, dann lässt er mich auch in Ruhe. Aber es ist so, dass, ja, also mein Mann ist sehr potent, ja. Sage ich mal. Also der mag Sex, der mag gerne Sex. Und der hat mal gesagt, so nicht wütend, aber schon ein bisschen aufgebracht, ja, mir fehlen die Glückshormone und... Hast du damals eigentlich, oder dann als junges Mädchen, irgendwann mal psychologische Hilfe in Anspruch genommen, nachdem das so klar wurde, dass du sexuell missbraucht wurdest? Ja, also meine Mutter hat das immer ignoriert. Ja. Also, die hat nie mit mir darüber gesprochen, bis heute nicht. Ich denke auch fast, dass sie mir die Schuld gibt, dass diese Beziehung in die Brüche gegangen ist, die sie hatte mit dem Mann. Dass wir da ausgezogen sind, dass wir dann alleine gewohnt haben. Und sie hat mich dann zur Arbeiterwohlfahrt geschickt. Und da war ein Mann, der, ja, also der hat, das ist ein bisschen schwer, aber der hat mir versucht beizubringen, seinen Penis anzufassen. Das habe ich überhaupt noch nie jemandem erzählt, weil ich denke, das glaubt dir kein Mensch. Das war ein Therapeut? Ja, ob das jetzt ein Therapeut war oder ein Sozialpädagoge oder das war halt so. Wie alt warst du da? Ja, das war auch so zwischen 10 und 12, wo meine Mutter halt Schwierigkeiten, also ich wurde ja immer schwieriger. Also letztendlich bist du da vom Regen in die Taufe gekommen, ne? Als du dann das machen musstest. Ja. Und später, gab es irgendwann später bis heute eine psychologische Betreuung? Also ich war mal in einer Kur, weil ich habe dann auch extrem zugenommen. Und das war aber mehr am Rande so, dass darüber gesprochen wurde. Und da waren also Männer in der Gruppe, was heißt in der Gruppe, aber das ging überhaupt nicht. Nee. Weißt du, Claudia, also mein Rat an dich ist ganz klar und ganz eindeutig, dass du alleine, nicht in eine Gruppe und sowas, sondern du musst alleine zu einem Psychologen oder vielleicht sogar besser zu einer Psychologin, zu einer Therapeutin, die sich ganz ausführlich mit dir beschäftigt. Das heißt, du musst, finde ich, zu einer richtigen Therapie, zu einer Psychotherapie. Ich glaube, dass deine Unlust mit der Sexualität absolut damit zusammenhängt, was du in der Vergangenheit erfahren hast. Und nun bist du schon 40 Jahre alt, das hat sich alles so verfestigt. Das schaffst du nicht alleine, da rauszukommen. Und du möchtest ja deine Ehe auch schön gestalten und hast ja auch Angst, dass die Ehe vielleicht sogar kaputt gehen könnte an diesem Problem. Und das bedeutet, dass du was machen musst, dass du alleine was unternehmen musst. Ja, das ist so schwer. Und wenn mich dann jemand fragt nach dem Missbrauch, ist das halt so, dass ich denke, dass ich kann halt so wenig davon erzählen. Ja, aber du musst immer denken, der Psychologe ist wie ein Arzt. Der hat das gelernt und für den ist das gar nichts Besonderes, das hört er jeden Tag in allen Variationen. Und der weiß auch damit umzugehen, wenn du nicht so richtig die Erinnerung hast. Das kennen die alles, das machen die ja jahrelang. Da musst du dich auch nicht schämen. Guck mal, du hast dich ja hier jetzt auch nicht geschämt, mir das in aller Öffentlichkeit zu erzählen. Und da seid ihr untereinander, seid nur ihr beiden zusammen. Ja, das war für mich so, dass ich gedacht habe, das ist so ein erster Schritt für mich. Ja, ich mache das jetzt mal. Ja, also Respekt, Claudia. Ich habe gesehen, so ein paar Mal, und das hat mir ganz gut gefallen. Und das ist ja noch ziemlich anonym. Genau. Zwischen dir und mir. Und ich glaube, das ist wirklich ein guter... Es hören ganz viele zu, aber... Aber man sieht dich ja nicht. Ja, ich höre ja nur dich, ich höre ja nicht die anderen. Genau. Also ich kann dir sagen, von vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Hunderten, mittlerweile fast Tausenden von Rückmeldungen, dass das vielen Leuten so gegangen ist. Das war für die der erste Schritt, sich hier so zu äußern und vielleicht so ganz intime, für sie sehr belastende Dinge zu äußern. Und dann haben sie eigenständig was unternommen. Und dann ist oftmals wirklich auch Hilfe. Gab es Hilfe und es ist was passiert. Also ich finde, es sollte so sein bei dir. Ich denke, das ist auch der Punkt, dass ich sage, es muss was passieren. Ja. Also weil ich halt auch denke, ich bin schon 40 und... Ja, und denk an das, wie der Wolfgang das so schön sagte, er will das schöne Gefühl haben. Ne? Ja, das ist mir so klar geworden, ja, dass ich das auch will, obwohl er weiß, was es ist, aber ich nicht, aber ich möchte es genau auch machen. Claudia, ich habe eine ganz tolle Psychologin hier. Ja. Die heißt Anna. Ja. Und ich möchte, dass du dich mit der Anna noch ein bisschen unterhältst und die kann dir wiederum auch ein paar Tipps geben, wo gute Psychologen sind und wie du das einfädelst mit der Krankenkasse und all diesem ganzen Kram. Ist ja auch kompliziert. Ja. Ne? Da kannst du in Ruhe mit ihr reden. Okay. Das geht so, die Anna, du legst auf und die Anna ruft dich gleich an. Alles klar. Ja? Ich danke dir. Liebe Sabine, alles Gute von Herzen. Claudia. Alles Gute von Herzen und danke. Das war schon ein guter Schritt, dass du es heute gemacht hast. Ich danke dir. Tschüss, Claudia. Ja, tschüss. Du warst schon bei Sabine, weil Sabine ist die Nächste. Jetzt warte ich nur ein paar Sekunden, weil wir den Fernsehvorspann im Laufen haben. Und ich die Fernsehzuschauer auch gleich begrüßen möchte. Wir haben 1.11 Uhr und 3 Sekunden. Und jetzt geht es gleich los. Ja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir hatten im Fernsehen eine kleine Verspätung. Ich bitte das zu entschuldigen. Wir haben heute Nacht ein Thema. Das Thema heißt impotent und frigide. Ich möchte mich gerne mit Männern unterhalten, die impotent sind oder impotent waren, die vielleicht auch davon erzählen können, wie sie da rausgekommen sind, was sie gemacht haben. Gerne möchte ich auch sprechen mit Partnerinnen von impotenten Männern, wie sie das verkraften, wie sie damit umgehen. Und natürlich mit Frauen, die frigide sind, die keine Lust am Sex haben, die aber gerne vielleicht eine sexuelle Erfahrung machen möchten, die auch davon erzählen, dass die Partnerschaft dadurch sehr belastet ist, weil sie keine Lust haben. Also, impotent und frigide, unser Thema heute Nacht. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 oder ihr könnt auch faxen unter 0800 5678 110. Meine nächste Anruferin ist, Gesprächspartnerin ist Sabine und die ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, hier ist die Sabine. Hallo Sabine. Also ich bin seit 18 Jahren mit meinem Mann zusammen, seit 16 Jahren verheiratet. Ja. Und eigentlich war das von Anfang an, dass mein Mann Probleme hatte. Also ich weiß, wir haben damals das erste Mal miteinander geschlafen und dann hatte er Erektionsprobleme vor Aufregung. Mhm. Und ich habe dann damals gemeint, das ist gar nicht so wild und bin das auch so einfach übergangen und es hat dann auch noch funktioniert. Mhm. Und im Laufe der Jahre war das dann die ersten Jahre so, dass er zwar mit mir schlafen konnte, aber wahnsinnige Orgasmusprobleme hatte. Also er kam also nie zum Orgasmus, nur bei der Selbstbefriedigung oder wenn ich sie mit der Hand gemacht habe. Dann ja. Dann schon. Dann schon. Mhm. Und die Erektion blieb auch? Oder hat er auch Probleme, die Erektion zu halten? Mittlerweile das auch. Das hat sich im Laufe der Zeit alles hochstilisiert. Mhm. Und es war dann auch ein Problem. Wir wollten ja dann noch ein Kind. Mhm. Und das war dann wahnsinnig problematisch mit dem Orgasmus und funktionierte dann also wirklich nur mit viel mit der Hand machen und mit Stellung von mir. Und dann klappte das. Und dann waren wir bei Pro Familia. Das hat alles, also diese ganzen Sachen haben dann alle auch nichts genützt mit diesen Streichen hin und her. Es hat alles nicht gefruchtet. Und dann, also die haben euch so ein paar Rezepte gegeben, wie ihr euch vielleicht erotisch interessant machen könnt. Ja, aber das haben wir ja alles schon gemacht. Hat nicht funktioniert. Also, wir haben wirklich, wir können offen über Sex reden, wir haben über unsere Fantasien gesprochen, wir können Pornofilme zusammen anschauen. Habt ihr alles schon ausprobiert? Das war nie das Problem. Ja. Nee, es war auch nie das Problem. Wir waren immer schon offen und haben auch alles Mögliche ausprobiert. Mhm. Kurze Zwischenfrage. Ich sagte gerade, dass du 39 Jahre alt bist. Ist dein Mann ungefähr in deinem Alter? 38. 38, ja. Mhm. Ja, und dann war es so, das war dann schon 10 Jahre, nachdem wir uns gekannt haben, oder vor 8 Jahren, ich weiß nicht mehr so ungefähr, da war es dann so, dass ich total gefrustet war und ich hatte so das Gefühl, also irgendwie, es liegt in, ich bin nicht reizvoll genug, ich bezog es dann auf mich, ich konnte damit nicht mehr umgehen. Mhm. Weil er vor lauter Angst, dass es nicht klappt oder dass es so lange dauert, er war wahnsinnig verkrampft dann dabei, gar nicht mehr so wollte. Und dann habe ich damals, da war ich ziemlich gemein, ich habe dann gesagt, wenn ich in Kur gehe, dann gehe ich fremd. Hast du es gemacht? Ja, habe ich gemacht. Hast du es gemacht? Wie oft? Ja, während ich in der Kur war, 2 Wochen lang. Mhm. Also es waren 4 Wochen und 2 Wochen davon bin ich fremd gegangen. Aber danach dann, danach nicht mehr? Nein, danach nicht mehr. Wie ist die Situation heute? Du warst 16 Jahre verheiratet, du hast es jetzt geschildert, wie kompliziert das immer wurde. Heißt es, dass es jetzt im Moment fast katastrophal ist, die Situation? Das ist gar nicht mehr, ja, ne? Ja, es ist katastrophal. Also ihr habt im Klartext... Wir waren sogar mittlerweile in einem Bordell auch schon mal, also wir haben alles Mögliche getestet. Ihr beide wart zusammen in einem Bordell? Ja. Wie das? Ja, ich war seine erste Freundin. Ja. Und ich dachte dann immer, es wäre vielleicht ganz gut, wenn er mal mit jemandem anderen. Und aber deswegen sind wir in ein Bordell gegangen. Aber wieso seid ihr dahin gegangen? Warum ist er nicht alleine gegangen? Weil er nicht alleine hingehen wollte. Er wollte nicht alleine also gehen. Und da hat es auch nicht geklappt. Das klappte auch nicht. Ja, das, kann ich mir, das ist aber nur gut verständlich. Das ist ja auch eine völlig verquere Situation. Da geht der Mann dann, der mit der Frau nicht kann, mit der Frau zusammen zu einer Prostituierten und die guckt dann zu. Das kann doch nicht funktionieren, glaube ich. Ich habe nicht zugeguckt. Ach so, du hast auch mitgemacht. Ach, du hast mitgemacht, ach so. Ja, das war ja eher, ich glaube, das Problem war dann eher, dass die Prostituierte sich zu sehr mit mir abgegeben hat. Ach so. Wir haben es dann auch mit dem Pärchen auch nochmal versucht, aber es, auf jeden Fall, heute ist es so, dass er mittlerweile eben auch Probleme hat, dass er überhaupt die Erektion bekommt, was vielleicht auch einfach damit zusammenhängt, dass er ja auch schon älter wird. Naja, und mit 38. Nee, natürlich ist er noch nicht so alt, aber Sabine, er ist wahnsinnig angespannt. Es heißt im Klartext, dass ihr nicht mehr miteinander schlaft. Ja, so gut. Und dass diese sexuellen Begegnungen alle halbe Jahr und dann äußerst schwierig sind und letztendlich für ihn nicht lustvoll sind und ihm graut es vielleicht schon davor und für dich ja auch nicht lustvoll sind. Nee, finde ich auch nicht. Also und du hast deine Bedürfnisse und hättest gerne schon mehr sexuelle Erlebnisse und Erfahrungen. Ja. Ihr scheint ja sehr offen in Sachen Sexualität umzugehen miteinander, was ihr schon alles gemacht habt, ne? Ja. So wie du es gerade berichtet hast. Redet er darüber, ob er sich selbst befriedigt? Ja, das tut er auch. Und das funktioniert? Das funktioniert auch. Das so ist, dass ich ihn gebeten habe, das nicht mehr zu machen, wenn ich das mitkriege. Und zwar nicht deswegen, weil ich da keine Toleranz habe, sondern weil das, also am Anfang hat mich das nie gestört, da fand ich das okay. Aber wenn man dann nicht miteinander schläft, das ist so, man fühlt sich so abgelehnt. Ja, auch wenn ich weiß, dass es das nicht so ist, aber ich kann es nicht mehr aushalten, wenn er es neben mir macht. Also er macht das, aber jetzt macht das heimlich. An was denkt er, wenn er das macht? Erzählt er dir das? Zum Teil, aber irgendwie, zum Teil. Also ich meine das wir ist haben dann, ja beide relativ ähnliche Fantasien, er und ich. Ja, an was denkt er? Denkt er an dich? Nee, ich denke nicht, dass er an mich denkt. Mhm. Ich denke also, was ihn total anmacht, sind gefesselte Frauen. Mhm. Und so, also. Wobei und ich dann, auf die Schiene? Doch, kann ich auch einsteigen. Kannst auch. Ist meine Schiene. Ist deine Schiene auch? Ist also, meine Schiene. Weißt du das? Hast du schon Erlebnisse da mit dieser Richtung? Ja, haben wir auch schon ausprobiert. Funktioniert aber auch nicht mit dir. Ja, es funktioniert schon insofern. Die Erregung ist immer ganz massiv da, aber wenn es dann zum Geschlechtsverkehr kommt, dann ist es, selbst wenn er dann die Erektion hat, jetzt haben wir ja das Erektionsproblem auch noch, aber er ist so verkrampft dabei, er ist nur bemüht, auf diesen Orgasmus hinzukommen, er kann nicht abschalten, er kann den Kopf nicht wegkriegen. Ich will jetzt sehr vorsichtig sein und du weißt, dass ich kein Sexualtherapeut und auch kein diplomierter Psychologe bin. Ich sage einfach mal so, was so aus meinem gesunden Menschenverstand ich so einen Eindruck habe, ist folgender, dass irgendetwas nicht stimmt zwischen dir und ihm. Dass er einfach nicht, ich sage es jetzt mal ganz platt, geil wird bei dir, Sabine. Naja, ist ja aber auch schon einmal, er hat es ja einmal mit einem anderen auch noch versucht, dass er jetzt einmal fremdgegangen und es hat auch nicht funktioniert. Ja gut, aber das ist halt ein Fremdgehen. Und du bist seine erste Frau, sagst du, ne? Nee, ich sag ja, nein, ich sag, mittlerweile hat er ja mit einer anderen geschlafen. Nee, das habe ich schon verstanden. Ich meine damals, als ihr euch kennengelernt habt, da warst du dann seine erste Frau. Ja. Das heißt, ihr kennt euch 16 Jahre. 16 Jahre seid ihr verheiratet. Vorher scheint er ja auch ein eher komplizierteres Sexualleben gehabt zu haben. Auch ein eher untypisches für... Naja, war 20 damals, ja. Ich glaube ja, erstmal stelle ich mir das sehr belastend vor für euer Zusammenleben und eure Ehe. Letztendlich auch sehr belastend für dich, weil du musst ja immer und immer und immer wieder diese Misserfolgserlebnisse einstecken. Es ist gar nicht mehr so schlimm wie früher. Weil du dich schon damit abgefunden hast. Nee, ich glaube, weil ich eigentlich gemerkt habe, dass es nicht an mir liegt. Also ich glaube, gerade eben, weil dem Punkt, den du vorhin sagst, dass er nicht geil auf mich wird, das war mein Problem früher. Mhm. Und da bin ich mir ziemlich sicher jetzt mittlerweile, dass es nicht an mir liegt. Was ist denn deine These? Meine These ist, also wenn ich jetzt seine Eltern angucke, dann weiß ich, dass seine Eltern unheimlich Probleme haben mit Körperkontakt, mit Zärtlichkeit zeigen. Und er ist ein Mensch, der wahnsinnig ehrgeizig ist in jeder Beziehung, beruflich überhaupt alles. Mhm. Und ich denke mal, es war einfach das Pech, dass er am Anfang praktisch nicht schnell genug gekommen ist, die ersten Male. Mhm. Und dadurch einfach bei ihm sich sowas aufgeschaut hat, mein Gott, das funktioniert nicht. Und da kann ich nicht perfekt sein. Aber selbst wenn es an dir läge, wäre es ja nur keine Katastrophe, da kannst du ja nichts für. Es ist ja einfach eine Frage, dass die Reizmuster nicht bei ihm so gegeben sind, bei dir, wie es vielleicht bei einem anderen Menschen. Ich will es mal ausdehnen. Vielleicht steht er ja sogar auf Männer. Nee, da bin ich mir ganz sicher, dass nicht, weil nein, mein Sohn auf Männer steht. Man muss ja alles bedenken. Aber mein Sohn steht auf Männer, also insofern weiß ich ganz genau. Okay, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass das so eingefahren ist, wenn ihr seid ja lange zusammen und ihr geht zwar sehr oft miteinander um, aber letztendlich könnte da ja schon auch eine Betonmauer sein, an die du nicht rankommst und an die er selbst nicht rankommt in sich. Deshalb wäre mein ganz, ganz dringender großer Rat, dass er alleine sich in eine psychotherapeutische Behandlung begibt. Ja, das hätte ich auch schon lange gern gehabt, aber das will er ja nicht tun. Ja, aber das müsste er eigentlich für dich tun, auch für eure Ehe tun und letztendlich für sich selber auch. Damit er an die Wurzel kommt, warum das so ist, warum er so blockiert ist. Ja. Er ist ja blockiert, das ist ja keine organische Geschichte. Wenn er alleine. Nein. Ich bin mir auch sicher, er war auch noch nie beim Arzt. Also. Ja, also es ist ja schon damit bewiesen, wenn du sagst, er onaniert und das funktioniert wunderbar und hat da seinen Orgasmus und alles ist im grünen Bereich. Also. Aber selbst beim Onanieren hat er inzwischen Probleme. Also das hat sich auch gesteigert. Vielleicht auch deshalb, weil das auch verbunden ist schon mit einem irren schlechten Gewissen, was er sich einredet nach dem Motto, oh, hier mache ich das und hier kann ich das und mit der Frau funktioniert es nicht. Also unbedingt Psychologe, Sexualtherapeut oder erstmal Psychologe. Ja, da muss man erst den richtigen finden. Das ja, ist schwierig. Da könnten wir dir vielleicht noch behilflich sein, das heißt meine Psychologin. Aber so generell muss er etwas unternehmen. Ich glaube, dass er in so einem Hamsterrad sitzt, was diese Problematik anbelangt, da kommt der alleine nicht raus. Da braucht er fachmännische Hilfe. Ja, das glaube ich auch, dass das so ist. Ja. Wir machen es so. Du legst bitte auf und meine Psychologin, die Anna, ruft dich gleich an und kann dir vielleicht noch die eine oder andere Adresse geben in deiner Umgebung. Ja, okay. So machen wir, Sabine. Machen wir. Alles Gute. Okay. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt impotent und frigide. Ich möchte mich gerne mit Menschen unterhalten, die diesbezüglich große Probleme haben oder große Probleme hatten und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp an uns weitergeben können oder an andere Betroffene, wie sie da rausgekommen sind. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Edelgard begrüße ich herzlich und die ist 51 Jahre alt. Ja, morgen, Domian. Guten Morgen. Ich rufe deswegen an, mein Mann war Jahre impotent und ich wollte an für sich anderen Paaren Mut machen. Ja. Und zwar ist folgendes, wir haben 1969 geheiratet, mein Mann war noch 22, ich war 18. Mhm. 1979 stellte man bei meinem Mann fest, dass er MS hat, also Multiple Sklerose. Mhm. Wussten wir dann also, dass da irgendwas mal kommen kann. Diesbezüglich. Ja, dass er da eher so impotent wäre. Also die ersten 10 Jahre der Ehe waren völlig normal. Wie bei jedem anderen auch. Ja. Und ja, und dann so um 1990 rum kriegte mein Mann dann Probleme mit seiner Potenz. Und dann aber wir hatten vorher schon drüber gesprochen. Das war aber ganz klar, das war krankheitsbedingt, MS-bedingt. Genau, ja. Genau. Mhm. Dass das also kommen kann, Frauen werden dann gerne frigide und Männer eben impotent. Mhm. War also bei uns dann auch der Fall und dann haben wir uns drüber unterhalten. Also jetzt ist das Problem da. Mhm. Und ja, was machen wir jetzt, ne? Ja. Und da wir vorher also nie Probleme irgendwie hatten und dann sagte mein Mann, ja, kein Problem. Irgendwie schaffen wir das auch. Mhm. Und du sollst auf keinen Fall irgendwie zu kurz kommen. Mhm. Und wir haben also auch, obwohl mein Mann dann nachher wirklich Probleme hatte, mindestens dreimal in der Woche zusammen weiter geschlafen. Mhm. Es gab bei uns sehr viel Zärtlichkeit, das war aber immer schon so, mhm. weil wir beide sehr verschmust waren. Also war die Impotenz am Anfang nicht so stark, dass er noch fähig war? Der war also fähig so bis 1990 ungefähr. Ja. Mhm. Und dann kamen also echte Probleme. Mhm. Ja, und dann sagte mein Mann, ja, kein Problem, es gibt ja unter anderem auch Beate Uhse, wir lassen uns mal so einen Katalog schicken mhm. und gucken mal, was es da so gibt. Mhm. Ja, und dann haben wir uns so einen Katalog schicken lassen und dann gab es eben so künstliche Penisse mhm. und wir ließen uns das dann schicken und mhm. haben das auch ausprobiert und hatten damit also dann auch keine Probleme. Dann so, Moment, das heißt, dass ihr quasi dieses Sexspielzeug mit in eure Sexualität eingebaut genau. habt, er dich mit den künstlichen Penissen befriedigt hat. Mhm. Ist er denn, obwohl er nicht zur Erektion kam, hatte er einen Orgasmus, weil dazu nicht noch fehlt? Mehr nachher. Also das ist ja doch möglich auch, ne? Man muss ja nicht unbedingt hin. Eben. Mhm. Nee, aber es war also immer, wurde immer weniger. Aber er hatte, also so mental war mhm. er sexualisiert, war ja total. Total. Mhm. Also bis im Prinzip bis zum, wirklich bis zum Schluss. Ja, das heißt, im Prinzip war er sehr interessiert daran, aber ja. es hat körperlich halt nicht mitgemacht bei ihm. Es klappte einfach bei mhm. ihm nicht mehr so. Aber er legte eben auch sehr viel Wert darauf, dass ich nicht zu kurz komme. Wie ist die Situation heute? Mein Mann ist vor 2,5 Jahren verstorben. Ja. War also 4 Jahre vorher noch ein schwerer Pflegefall. Mhm. Ich hätte ihn natürlich zu Hause gehabt bis zum Schluss und er ist auch zu Hause gestorben. Mhm. Also die letzten 4 Jahre war es dann, wo er also gar nichts mehr konnte. Mhm. Aber vorher hatten wir nie irgendwie Probleme. Das heißt im Prinzip, da habt ihr 6 Jahre ungefähr, wenn ich das jetzt nochmal ja, so nachrechne, ungefähr. Habt ihr euch 6 Jahre damit beholfen mit all diesen ganzen Gegenständen ja. und habt dann auch noch letztendlich eine mehr oder weniger erfüllte Sexualität gefunden. Ja, nicht nur, also wirklich eine erfüllte Sexualität. Ja, ja. Was waren das denn? Also du sagst künstliche Penisse, was habt ihr da noch gekauft? Und ja, so verschiedene Größen Vibratoren mhm. und ja, das war halt an für sich. Mhm. Er hat also nicht, es gibt ja auch diese Pumpvorrichtungen, dass man mhm. den Penis auch pumpen kann. Das hat ja nicht sowas. Hatte nichts geholfen. Also. Denn er hatte auch mit dem Urologen gesprochen, weil mein Mann hatte nachher auch einen Katheter gehabt, weil er Blasenprobleme hatte und hatten also einen sehr lieben Urologen, also mit dem wir also wirklich frei und offen auch geredet haben. Ja. Und es gab aber nichts, ne? Er sagte also, tut mir leid, ist nichts. Gar nichts. Irgendwie weder Medikamente noch sonst irgendwie was. Das müsst ihr in Kauf nehmen und es gibt ja andere Möglichkeiten. Ja. Und so habt ihr es dann gemacht. Und so haben wir das gemacht. Ist es dann gegangen, bis es nur wirklich nicht mehr bei ihm funktioniert? Bis er wirklich gar nicht mehr konnte, bis er eben schweren Schub hatte, 95 und wo er dann gar nichts mehr konnte. Ich finde das einen interessanten Aspekt oder auch gut, dass du angerufen hast und durchgekommen bist, um das so zu erzählen, weil ich glaube, dass sehr viele Menschen so betroffen sind und sich vielleicht auch nicht trauen, dann in so einen Sexshop zu gehen. Aber das sollte man dann alles überwinden. Eben, da ist auch kein Problem heutzutage bei. Ja. Und wenn man sich schämt, irgendwie in den Laden zu gehen, mein Gott, dann kann man doch da mal anrufen. Bei Beate Uhse in Flensburg. Oder auch bei irgendeinem anderen. Oder einem Sex, anderen, wie die alle heißen, und sich dann irgendwas schicken lassen. Genau, ja. Und dann sieht ja auch keiner, was da kommt. Genau, oder man kann es im Internet ja mittlerweile auch schon bestellen. Ja, es hat aber nicht jeder Computer, deswegen bin ich also mit Internet immer sehr zurückhaltend und sage das also nicht. Ja. Weil ich also aus dem Freundeskreis auch weiß, also viele haben nicht unbedingt einen Internetanschluss. Aber auf jeden Fall ist der Tipp gut und sicher auch hilfreich und man sollte einfach auch die Schamgrenzen da überwinden. Das und ist der springende Punkt. Ja. Schamgrenze. Insofern danke ich, dass du angerufen hast. Nicht zu danken. Und ich fand das ganz normal. Ja. Wünsche dir persönlich alles Gute, Edelgard. Ja, jetzt kommt das Leben, hat mich jetzt langsam wieder und schläft jetzt wieder normal. Ja, gut. Alles Liebe. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Chiara. Chiara, stimmt das? Ist das richtig ausgesprochen? Ja. Chiara, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Genau. Guten Morgen. Guten Morgen. Also zuerst einmal wollte ich sagen, dass deine Sendung teilweise, ich sage jetzt ausdrücklich teilweise, sehr wertvoll ist. Dankeschön. Man kann sehr viel mitnehmen. Ja, das freut mich, dass du sagst. Vielen Dank. Du hast zu diesem Thema angerufen, impotent und frigide. Warum? Ja, genau. Und zwar, ich gehe anschaffen seit 5 Jahren und mir fällt auf, dass neuerdings junge Männer sehr an Impotenz leiden. Mhm. Und ich habe mich da mal mit einem Gast von mir, der ist Arzt, unterhalten. Mhm. Und der hätte halt gemeint, dass teilweise diese Informationsüberflutung. Zum Beispiel, wenn jemand 16 Stunden am Computer, jetzt blöd gesprochen, 16 Stunden am Computer sitzt, dann trainiert er hauptsächlich die linke Gehirnhälfte und das ist die rationelle. Aha. Und die emotionelle, also die emotionale, leidet sehr darunter. Und zum Beispiel muss ich sagen, die erste Gesprächsteilnehmerin, die war sehr gut. Ja. Denn die hat viele Inhalte angesprochen, die ich auch erfahren habe. Also du meinst, dass der Herr Doktor wiederum meinte, dass dadurch dann die Impotenz entsteht, weil die Jungs zu lange vorm Computer sitzen, mal ganz platt gesagt. Nicht nur, aber es ist schon, er meint, es wäre schon auch bedingt, weil eben das Emotionale nicht mehr so gefördert ist. Ja, ist eine vage These, weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber mich interessiert ja vielmehr, was du so in deinem Alltag als Hure, darf ich ja sagen, so erlebst. Da kommen junge Männer zu dir und die können dann nicht. Die können nicht. Die kriegen keinen Hoch, auf Deutsch gesagt. Nein, und vor allen Dingen die Problematik ist, diese geben ist nicht zu. Also es ist so, ich arbeite halt Moment. Ich führe dann immer ein Vorgespräch und dann sagt man mir schon oft, ja, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten. Ach so. Dann komme ich zu den Männern, doch das sagen viele schon, weil... Du führst ein richtiges Vorgespräch? Ja, natürlich, die rufen alles, die sagen ja nicht, komm jetzt vorbei. Ja. Ich sage ja auch, was er möchte und ich arbeite ja nicht nach dieser Ruckzuck-Methode, sondern bei mir ist es meistens so, dass ich oft bis 2 Stunden bei jemandem bleibe. Ja. Und die deuten das dann schon so ein bisschen an und da weißt du dann schon, könnte sowas auf mich zukommen. Ja, die sagen das halt von sich aus, weil, wie gesagt, ich führe ein Vorgespräch und dann, was willst du und so weiter. Und dann sagt er, ja, ich habe so ein bisschen Schwierigkeiten, so, dann weiß ich schon, dann läuten meine Glocken schon. Ja, jetzt bist du dann mit dem Mann konfrontiert. Der ist bei dir in deinem Zimmer oder du bist bei dem Mann? Nein, ich bin immer bei ihm. Du machst Hausbesuche? Oder Hotel. Ja, so, und jetzt merkst du, da rührt sich nichts bei ihm unten. Was ist das für eine kuriose Situation? Da ist man bei einer Hure, es tut sich unten nichts. Wie verhältst du dich dann? Ja, ich muss eigentlich sagen, dass ich dann immer sehr einfühlsam werde. Ja. Also ich mache das immer so, dass ich dann, also ich gehe ja nicht gleich rein und ruckzuck in die Kiste oder so, sondern ich spreche dann nochmal mit ihm, was er dann gerne mag und so. Und dann finde ich oft schon raus, dass es teilweise auch eine Einstellungsgeschichte ist zum Sex, dass er eine schlechte Einstellung hat, sei es von den Eltern her. Und auch was wirklich die erste Rednerin angesprochen hat, diese emotionale Geschichte, die fehlt diesen Männern. Ja. Die können nicht gut mit ihrem Körper umgehen. Jetzt, das ist sowas, ja, immer noch in die Ecke gedrängt, das tut man doch nicht. Ja, du kannst es aber auch sein. Meine ich, wenn du das an 24-Jährigen. Ja, du kannst es aber auch sein, dass die vielleicht einfach verkrampft sind, weil für die die Situation auch ungewöhnlich ist, bei einer Hure zu sein. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Na gut. Also, jetzt haben wir immer noch meine Frage. Weil die haben ja oft noch viel größere Probleme mit ihren eigenen Freundinnen, wo sie ja eigentlich viel offener sind. Ja. So, aber nochmal, wir versetzen uns nochmal in die Situation. Es regt sich überhaupt nichts. Der kleine Mann bleibt klein. Da kannst du noch so toll die emotionale Schiene fahren und schön auf sie einreden und sensibel sein. Es tut sich nichts. Was passiert dann? Es passiert dann das, dass ich mir noch mehr Mühe gebe, dass ich versuche, den Druck, weil er setzt sich ja selbst dann unter Druck. Ja, spürt ja. Ungemein. Ja. Er will jetzt was. Und in also dem du bist Moment, dann, du bist dann noch in dem Moment, wo ich den Druck nehme, klappt es oft. Ach so. Ich habe kürzlich was erlebt, das muss ich jetzt wirklich erwähnen. Ja. Der hat mir auch gleich gesagt, als ich bei ihm war, also bei mir klappt es nie, aber das macht nichts. Hauptsache, du warst da, es war schön. Ach so. Ja. Darfst du was bewegen, wir kriegen was. Und dann habe ich gesagt, wieso, schau, jetzt hast du schon, es ist doch überhaupt nichts passiert, hast du schon eine negative Einstellung zu der Geschichte. Das ist ja im Kopf schon eine negative Einstellung. Wie hast du ihn denn rumgekriegt? Ja, es hat dann geklappt. Es hat geklappt. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich. Und durch deine einfühlsame Art. Und das ist oft ein Problem. Diese Männer haben keine gute Einstellung, auch die Älteren sind nicht mehr zu ihrem Körper. Also, das heißt, du hast eine relativ hohe Erfolgsquote, auch bei Jungs, die es nicht so hinkriegen. Ja, überhaupt. Ja, überhaupt. Da muss man natürlich dann auch hinzusagen, dass da liegen dann keine körperlichen Schäden vor, sondern das ist so eine Kopfsache, psychologische Sache. Da liegen keine. Und was ich auch schon gemerkt habe, was auch ein Tipp ist, was vielleicht für die erste Rednerin auch ein Tipp ist, sie sollte mal ins Swingerclub gehen. Ehrlich war, ich bin schon mit Männern, die eben da Probleme hatten, ins Swingerclub gegangen und da, ich weiß nicht warum, das sieht so viele Leute und da werden die auch lockerer. Ja. Und dann klappt's auch. Also du hast einen ganz entscheidenden Satz gesagt, den ich unterstreiche. Ich glaube, da hast du wirklich recht, dass sehr viele Männer, ob das nur junge Männer sind oder ältere Männer, dass die große Probleme haben einfach mit ihrer Emotionalität. Ja. Ne? Glaube ich auch, und ganz schwer. Dadurch sehr verspannt sind. Und da muss man eben, wenn man, so wie ich arbeite, sehr einfühlsam sein. Wenn natürlich jetzt jemand kommt, ich habe ja auch schon oft gesagt, ja, da ist jetzt eine gekommen und die Ruckzuck-Methode, ja. Klar, dann klappt es nicht. Ja. Aber wenn die spüren, man versucht ihnen diesen ganzen Druck zu nehmen, also du bist ja, mein Gespräch oft auf ganz andere Dinge. Aber du bist ja, du machst ja ein... gerne Musik hört oder so. Ja, ich höre ja gerade, dass du eigentlich doppelt berufstätig bist. Du bist Hure und Psychologin. Ne? Ja, absolut. Jetzt lass mich aber ich mache das gerne. Ja, das habe ich schon gemerkt. Zum Schluss war die Frage eigentlich, wenn du das so feinfühlig machst und dir auch so viel Zeit lässt, was kostest du? Sehr viel. Sehr viel. Sag uns den Preis. Nein, überhaupt doch, nicht. Bitte, für 2 Stunden. Nein. Ich will so einen groben Eindruck haben. Dann. 200 Euro. Also ich 300 Euro. Spricht man nicht. Nein, man spricht wirklich nicht über Preis. Na gut, ich will dich nicht bedrängen. Also es kostet dann auch schon seinen Preis. Es ist so, es hat seinen Preis. Ja. Und ich meine, ich habe noch nie von jemandem gehört, dass es die Sache nicht wert war, in so einem Fall. Das glaube ich. Das war... Denn sie waren alle glücklich, weil das ist ja allein schon, die rufen ja an und denken sich, hoffentlich klappt es jetzt. Und dann klappt es tatsächlich. Also, das war ganz gut. Die Psychologin und Hure Chiara war das bei mir zu Gast. Ich danke herzlich für den Anruf und wünsche weiter guten Erfolg in deiner Arbeit. Ja, und dir tschüss. Auch. Tschüss, dankeschön, tschüss. Ciao, ciao. 1.36 Uhr haben wir. Wir machen eine ganz kleine Pause. Und 36 Sekunden hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian mit einem festen Thema heute Nacht. Und das Thema heißt Impotent und Frigide. Ich möchte gerne mit Menschen reden, mit Männern reden, die impotent sind oder es vielleicht waren und uns auch darüber erzählen können, wie sie die Impotenz bewältigt haben. Und ich möchte gerne mit Frauen sprechen, die frigide sind, die einfach keine Lust auf Sex haben, aus welchen Gründen auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111. Daniel begrüße ich jetzt, 21 Jahre. Hallo Daniel. Hallo Domian. Hallo Daniel. Erstmal ein großes Lob an eure Sendung. Ich finde es voll gut, was ihr macht. Danke. Dass ihr versucht, Leuten zu helfen und zuhört. Also, gibt es helfen. Sehr nett von dir, dankeschön. Du bist ja erst 21 Jahre. Ich bin ein bisschen erstaunt, dass du anrufst. Ja, ich meine, ich hatte, wie gesagt, 21 Jahre. Ich habe auch eine Freundin seit 3 Monaten. Mhm. Und ich habe das halt, sag das mal, ein kleines Problem, klein, groß. Und zwar, ich möchte gerne mit meiner Freundin schlafen. Mhm. Ich hatte vorher noch nie Sex gehabt, hatte aber auch noch nie ein Steifen oder eine Erektion. Noch nie in deinem Leben? Nein, noch nie. Auch nicht in der Nacht, wenn du aufwachst oder morgens, wenn du aufwachst? Also in der Nacht schlafe ich. Na gut, also, man macht über habe ich nichts, also ich weiß es nicht. Also diese nächtliche Erektion hast du nicht bemerkt bei dir und wenn du morgens aufwachst, hast du auch noch nie eine Erektion gehabt. Nein. Das heißt, du hast dich auch noch nie selbst befriedigt. Ich habe es versucht, aber es kam nichts, nie irgendwas dabei rum. Das hat nie wirklich geklappt. Ja. Hast du denn schon mal bemerkt, dass du in der Nacht einen Samenorguss hattest? Nein. Hast du auch nicht bemerkt? Nein, ich meine, ich bin mal nachts wach, ich bin mal morgens wach geworden, sicher, da war mal was feucht und nass, aber ich denke mal, dass das kein Samenerguss war, sondern eher einfach nur Geschwindel, also. Nun hat man ja mit 21 Jahren schon einige Jahre heftige sexuelle Sehnsüchte eigentlich. Auch Bedürfnisse, ja. Ja, hast du auch? Ja, die Bedürfnisse habe ich auf jeden Fall. Ja. Die finden aber bei dir dann eigentlich bisher so nur im Kopf statt. Ja, richtig. Mhm. Ich habe es auch schon versucht. Ich bin auch mal in ein Bordell gefahren. Zufälligerweise auch nur mit Freunden haben wir gesagt, komm, wir machen das einfach mal so als Jux und Dollerei. Mhm. Dann war halt jeder mit einer Frau auf dem Zimmer, ich auch. Und da habe ich das erst mal dann richtig gemerkt, dass es mir nicht so richtig klappt, dass irgendwas nicht stimmen kann. Ja. Also so, dass es nicht so richtig glatt heißt, dass du auch da in der Situation überhaupt keine Erektion bekommen hast. Ja, richtig. Ich habe mir vielleicht im ersten Moment gedacht, mein Gott, ich bin zu nervös oder ich weiß was. Ich habe es immer versucht zu verdrängen. Also du fandst die Situation durchaus erotisch und für dich interessant. Ja, richtig. Aber es hat sich nichts getan und nichts geregt. Ja, ganz genau. Mhm. Und auch jetzt, wenn du mit deiner Freundin so schmust oder irgendwie was so ein bisschen intimer ist, regt sich auch nichts, passiert auch nichts. Nur im Kopf, nur im Kopf. Mhm. Wie weit seid ihr euch schon nahe gekommen? Also, ich bin ihr schon etwas näher gekommen, aber wenn sie versucht, mich untenrum zu streichen, zu berühren, ich block dann meistens ab. Mhm. Oder wenn sie sagt, ich möchte mit dir schlafen, da haben wir was. Ich sage dann immer, nee, tut mir leid, Schatz, ich kann nicht. Oder ich muss doch morgen arbeiten. Oder ich bin zu müde oder habe Kopfschmerzen. Also ich versuche immer auszuweichen, weil ich Angst habe, dass sie das nicht versteht. Oder. Ja. Das heißt, du hast ihr das auch noch nicht so offen erzählt, dass da bisher noch nie was gelaufen ist? Nein. Mhm. Habe ich noch nicht, nein. Warst du irgendwann schon einmal beim Arzt? Nee, also du bist jetzt der Erste, mit dem ich darüber spreche. Mhm. Oh, dann bist du aber sehr mutig, dass du dann gleich in aller Öffentlichkeit hier anrufst und das hier erzählst. Ja, ich denke mal, mich sieht keiner, sondern man hört mich nur und ich rede ja nur mit dir. Und das ist ja was ganz anderes am Telefon, als wenn vor einem steht. Also Daniel, ich bin der festen Überzeugung, dass du ganz dringend zum Arzt musst. Ganz dringend. Weil es macht mich schon sehr stutzig, dass du überhaupt nie eine Erektion hast. Es könnte durchaus sein, dass es etwas Körperliches ist. Also du musst zuallererst zu einem Urologen gehen, dass du urologisch vollkommen durchgecheckt wirst. Hm? Was danach dann passiert, musst du mit dem Urologen weiter besprechen, ob vielleicht auch ein Psychologe dazu gezogen wird. Aber es könnte durchaus sein, dass ein organischer Schaden vorliegt. Das weiß ich nicht. Aber es bleibt gar nichts anderes zu sagen, als so schnell wie möglich zum Arzt. Ja. Und ich meine, wenn du zu einem Urologen gehst, musst du dich auch nicht schämen, dass es dessen Tagwerk, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Ja gut, sich nicht schämen, das ist leicht gesagt, ne? Ich meine. Ja gut, aber ich natürlich, aber ich will dir nochmal klar machen, du redest hier in aller Öffentlichkeit vor Hunderttausenden von Menschen darüber. Gut, man sieht dich nicht, aber dennoch. Und wenn du zu einem Arzt gehst, der sich Tag ein, Tag aus nur mit solchen Dingen beschäftigt, ist es nicht so schlimm. Ja gut, vielleicht muss ich das echt mal probieren, ich meine es. Ich meine, der wird gar nicht anders übrig bleiben. Deine Freundin wird über kurz oder lang, wird sie ja darauf drängen und du kannst sie ja auch nicht ständig belügen. Ja, richtig. Ich will sie ja gar nicht belügen, so ist ja nicht. Ich würde auch an deiner Stelle, um eine Offenheit in die Beziehung hineinzubringen, würde ich deiner Freundin, an deiner Stelle würde ich das genauso erzählen, wie du es mir erzählt hast. Das nimmt erstmal den Druck von dir und bringt eine gewisse Entspannung. Und wenn ihr beide euch wirklich sehr gerne habt und sie dich auch lieb hat, dann wird sie dir auch erstmal jetzt Raum und Zeit lassen, dagegen etwas zu unternehmen. Und wird sicher auch sagen, ja, geh zum Arzt, lass dich untersuchen. Guck, die soll nachgucken, was da los ist. Ja, ich hoffe, dass sie so verständnisvoll reagiert. Das hoffe ich. Und wenn sie nicht verständnisvoll reagiert, ist sie wirklich nicht die Richtige. Das muss man eigentlich von einem Partner erwarten. Ja gut, okay, das stimmt wiederum auch. Also, mach ganz schnell einen Termin beim Urologen in deiner Stadt, so schnell wie möglich und überwinde. Natürlich ist das eine gewisse Hemmschwelle, das ist mir schon klar, aber da musst du gegen dich angehen. Ja gut, dann werde ich das mal ausprobieren. Ich wünsche wirklich viel Erfolg und alles Gute, Daniel. Okay, ich danke dir. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, tschüss. Tanja, 25 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Guten Morgen, Tanja. Als erstes wollte ich dir sagen, dass deine Sendung wirklich toll ist und dass ich auch von Freunden gehört habe aus Konstanz. Danke. Dass du wirklich klasse darin bist. Dankeschön. Man hört uns in Konstanz und sieht uns in Konstanz auch, das ist schön. Ja. Du hast zu dem Thema angerufen, frigide und impotent. Impotent, genau. Und frigide. Ja, und zwar geht es darum, mein Freund, er packt es einfach nicht mehr. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt seit 2 Jahren sind wir zusammen. Ja, und du sagst, er packt es einfach nicht mehr. Heißt das, dass es am Anfang gut funktioniert zwischen euch? Wir haben es probiert und wir dachten, es funktioniert und dann war halt doch nichts. Ach so, das heißt also, von Anfang an war der Wurm drin. Genau. Hm. Was heißt das konkret? Heißt das, dass ihr eigentlich noch nie in diesen ganzen 2 Jahren richtig schön miteinander geschlafen habt? Nein. Deshalb überlege ich mir auch öfters, ob ich mal fremdgehen soll, weil das fehlt einem ja in der Beziehung. Hm. Welche Sexualität habt ihr denn? Wie geht ihr denn sexuell miteinander um? Ja, wir haben es probiert. Zärtlich. Mhm. Das gehört dazu. Natürlich am Anfang auch Petting. Mhm. Hat er denn da eine Erektion, wenn ihr Petting miteinander macht? Nein. Nein, gar nicht. Gar nichts. Also du kannst ihn streicheln und anfassen und küssen dort, wie du willst. Genau. Es regt sich gar nicht. Es regt sich gar nichts. Es hat sich noch nie etwas geregt bei ihm. Seitdem wir zusammen sind, nicht. Und es macht mich halt schon ziemlich fertig, weil ich mag ihn ja wirklich. Gibt es denn dann eine einseitige Sexualität, sage ich mal, dass er sich dann sehr oft und intensiv mit dir beschäftigt? Auch, ja. Also oral, was dann? Genau. Das schon? Ja. Kommt das oft vor? Nein, eigentlich nicht. Hast du das Gefühl, wenn ihr das dann macht, dass er das mit vollem Herzen und voller Leidenschaft macht? Irgendwo schon, aber irgendwo ist er mit seinen Gedanken ganz woanders. Könnte wieder schief gehen und er hat halt einfach Angst davor. Wie oft kommt das vor, dass ihr so diese einseitige Sexualität pflegt? Einmal im Monat oder? Ja, schon 2-3 Mal. Aber es ist immer unbefriedigend letztendlich für beide und immer eine... Genau. Und wahrscheinlich je mehr Zeit vergeht, desto größer wird der Druck und desto verspannter seid ihr. Ja. Ne, weil man schon gar keine Hoffnung mehr hat, dass es überhaupt noch funktioniert. Redet ihr offen über Sexualität? Wir haben sehr oft darüber geredet, ja. Nee, ich meine, redet ihr offen über Sexualität? Eigentlich nicht so. Ziemlich verschlossen so, oder? Das heißt, ja. Du weißt auch nicht, ob er sich selbst befriedigt? Das weiß ich nicht, nein. Was erzählt er denn so aus seinem früheren Leben, also bevor er dich getroffen hat? Hatte er da auch Probleme mit Frauen? Er verschweigt, er sagt gar nichts drüber. Wie alt ist er? Er ist 28. 28. Und seit 2 Jahren seid ihr zusammen? Ja. Er erzählt gar nichts, was vorher gelaufen ist mit Frauen? Überhaupt nichts, wenn ich ihn darauf anspreche. Er macht sich das nicht ab, er kommt sofort zum anderen Thema, er spricht gar nicht darüber. Würde mich völlig wütend machen. Macht mich schon wütend, ja. Weil ihr habt da ist ja ein Problem. Und dann hast du, finde ich, als Partnerin auch alle Rechte der Welt, darüber offen zu reden mit ihm. Ja. Und auch Dinge zu erfahren, weil du möchtest ja eigentlich auch eine Erklärung haben, was dahinter steckt. Immerhin alle Achtung, dass du seit 2 Jahren mit ihm zusammen bist. Ja. Ne? Aber du hast ja auch schon andere Gedanken. Du hast Gedanken, dass du fremdgehen möchtest. Genau. Hast du ihm das auch gesagt? Nein. Aber du bist noch nicht rangegangen. Nein, bin noch nicht, aber ich überlege immer. Warum hast du ihm das noch nicht so gesagt? Da bin ich zu feige. Aber wie denkt er sich das denn, wie das so weitergehen soll? So krampfig? Ich sag das mal so. Eigentlich klingt das ja alles sehr verkrampft, wie es bei euch läuft. Soll das er so weiterlaufen? Sagt, er geht zum Arzt, aber er hat es bisher noch nie gemacht. Also das Unbefriedigende daran ist wirklich, dass du überhaupt nichts weißt. Genau. Du weißt nicht, ob er sexuelle Gelüste hat, ob er sich selbst befriedigt. Er ist lustlos da irgendwo dabei. Du weißt nicht, was vorher war. Ja. Ne? Du weißt, man weiß nicht, ob es ein organischer Schaden bei ihm ist oder ob es irgendwas Psychologisches, Psychisches ist. Weiß das man. Weiß ich nicht. Nee. Nichts weißt du. Hast du denn, wohnt ihr zusammen? Nein. Nein. Aber ihr schlaft oft das, ja, wahrscheinlich zusammen. Ja, genau. Hast du schon mal bemerkt, dass er vielleicht morgens eine Erektion hat? Ja, manchmal. Aha. Das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt also, körperlich ist da, funktioniert das bei ihm? Ja, das ja. Also Tanja, ich finde, du musst ihm klar machen, dass er mit dir wirklich ein offenes Wort reden sollte. Um das für euch und für eure Beziehung einigermaßen vielleicht jetzt in eine Bahn zu bringen, die für euch eine Zukunft dann auch hat. Ja. Ich finde es fast schon beleidigend, dass er gar nichts sagt. Das hat mich auch oft nachdenklich gemacht. Ja, und ich würde auch an deiner Stelle dann ruhig harte Geschütze auffahren und sagen, pass mal auf, wenn du mir nicht alles erzählst, erzähle mir bitte, ob du onanierst. Und erzähle mir bitte auch, an was du denkst, wenn du onanierst. Das ist zwar ein hartes Gespräch, ist mir völlig klar, aber das muss man dann auch mal machen. Die Situation ist viel zu verfahren. Und wenn er sich weigert und weigert und weigert, dann musst du sagen, ich kann so nicht leben, ich muss dann auch fremdgehen. Ich habe meine Bedürfnisse und wenn das überhaupt nicht funktioniert, dann gehe ich fremd oder lass uns einfach auf einer freundschaftlichen Basis verbunden sein, aber lass uns nicht ein Paar sein. Was vermutest du dahinter? Ich meine, du als Frau oder als Freundin macht man sich ja 1000 Gedanken. Man macht sich schon 1000 Gedanken, ja. Wo gehen deine Richtungen hin? Denkst du, ich bin nicht attraktiv genug für den? Genau, das denke ich. Ich denke einfach, dass ich für ihn vielleicht zu hässlich bin. Oder in dem Moment, er kommt mir so vor, als wenn er mich abwehren möchte. So, das musst du ihn offen fragen. Da muss man durch. Da musst du durch und dann muss er durch. Du musst ihn offen fragen, findest du mich hässlich? Mhm. Und dann muss er auch manns genug sein zu sagen, ja. Okay. Und letztendlich musst du dich auch mit dem Gedanken anfreunden, dass vielleicht diese Verbindung als Beziehung, so wie sie bisher gelaufen ist, keine Zukunft hat. Mhm. Aber redet erstmal miteinander. Redet. Ja. Und drohen das. Drohst ihm ruhig an, fremd zu gehen, wenn er das nicht mitmacht. Mhm. Ne? Alles Gute, Tanja. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Christian, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Hallo Christian. Ja, hi. 19 Jahre alt. Genau. Zum Thema Impotenz? Genau, zu diesem Thema, ja. Erzähl. Ja, also es ist so, ich habe das Gefühl, dass ich impotent bin oder zumindest vorübergehend impotent bin derzeit irgendwie. Mhm. Es liegt nicht daran, dass ich seit einem Dreivierteljahr keinen Orgasmus mehr hatte. Das heißt, du hast es versucht, du hast onaniert? Genau, das auch. Du hattest auch da eine Erektion? Ja, aber es ist nicht zum Höhepunkt gekommen. Mhm. Seit einem Dreivierteljahr? Seit einem Dreivierteljahr, ja, genau. Und was ist denn in diesem Dreivierteljahr oder vor einem Dreivierteljahr passiert? Ja, sagen wir so, ich bringe es irgendwie in Verbindung mit meiner derzeitigen Freundin. Mhm. Mit der bin ich seit, sagen wir so, seit einem knappen Jahr zusammen. Ja. Das heißt, du hast mit der Freundin auch keinen Orgasmus? Nein, habe ich nicht. Also weder mit dir alleine noch mit der Freundin? Genau so ist es. Ja. Und vorher lief ja alles prima auch und so. Hm. Du bringst es mit der Freundin in Zusammenhang, warum? Ja, sagen wir so, die Freundin ist, ja, wie soll ich sagen, ja, die ist ein bisschen dominanter, ne? Mhm. Und das heißt also, sie, also sowohl in der Beziehung an sich als auch im Bett, sie ist ein bisschen, sie sagt so mehr, was sie will, also sie ist... Die bestimmt hält, ne? Sag mal so ein Beispiel im Bett, wo sie den Ton angibt, was sie will. Ja, sie bestimmt über die Stellung, das, was ich machen soll, alles. Mhm. Und irgendwie, also fühle mich da durchaus ein bisschen beengt. Ja, und das zieht sich auch so ins Alltagsleben, zieht sich das auch rein. Genau so. Also dass sie sagt, Junge, wir machen das, wir fahren dahin, wir besuchen den und so weiter. Dass sie letztendlich die Bestimmende ist. Ja, Freizeitbeschäftigung und alles, ja. Mhm. Das geht dir gegen den Strich. Ja, mhm. Das ist so. Mhm. Nun hat sie das ja nun auch bemerkt, dass du keinen Orgasmus kriegst. Ja, das ja, natürlich hat sie das bemerkt irgendwie, ja. Und wie reagiert sie darauf? Ja, man merkt schon, dass es sie irgendwie stört, aber sie sagt es nicht so direkt. Sie sagt jetzt nicht, Junge, ich finde es jetzt scheiße, dass du keinen Orgasmus hast oder so. Mhm. Ist sie übrigens auch so alt wie du? 2 Jahre jünger als sie. Ach, jünger noch. 17 erst. 17 ist sie, genau. Ja. Ich finde sonderbar, dass du, also das ist ja vielleicht so verständlich, dass du unter Druck stehst da und dich verweigerst. Das ist eine Form der Verweigerung auch. Ja. Mich wundert, dass das auch so ist, wenn du alleine bist. Dass du keinen Orgasmus hast, wenn du onanierst. Ja, ich meine, sag mal so, es ist ja auch halt im Alltagsleben so. Und ich meine, irgendwie beeinflusst natürlich so mein gesamtes Leben auch mit. Mhm. Also. Ja, dennoch könnte man ja sagen, okay, ich bin jetzt alleine und jetzt genieße ich es mal wieder, endlich wieder für mich, meine Sexualität zu haben und meinen Orgasmus zu empfinden. Das kann ich irgendwie nicht. Also ich versuche es auch mal, ich versuche sie dann immer irgendwie auszuschalten in meinem Kopf oder so, aber... Versuchst du denn überhaupt oft zu onanieren oder machst du das auch gar nicht mehr? Ja, ich versuche es, aber es ist nicht häufig oder so. Dann musst du aber schon öfters in der Nacht wach geworden sein mit einem Samenerguss. Irgendwo muss es ja bleiben, wenn du keinen Orgasmus hast. Eigentlich nicht so bewusst. Also einmal hatte ich schon das Gefühl, dass ich der Nacht schon einen Samenerguss hatte, aber es war also es ist nicht so häufig oder so. Nicht also so ich glaube, Christian, das ist kein letztendlich keine Problematik zum Thema Impotenz, sondern das ist einfach eine Geschichte, was eure Beziehung anbelangt und was deine Stellung zu diesem Mädel betrifft. Ja. Im Klartext heißt das ja, was du mir jetzt gerade erzählt hast. Ich bin unzufrieden mit der Frau. Ja, ich liebe sie ja schon und so. Und ich finde, ja. Ansonsten läuft doch alles prima und auch, dass sie in der Freizeit so ein bisschen bestimmt ist. Ich meine, das stört mich ja auch nicht. Also, okay, es ist zwar... Ja, also, aber... Das macht mir echt, also in der Freizeit macht es mir ja nichts aus. Und im Bett, dann ist es natürlich nicht so schön. Mhm. Aber du hast es gerade schon doch auch gesagt, dass sie im Alltagsleben auch sehr bestimmt ist und überall den Ton angibt. Ja. Und ja. Dass sich das irgendwie nervt. Warum lässt es eigentlich so mit dir machen? Warum sagst du nicht, nee, mach ich nicht, ich will so und so? Das ist eine gute Frage. Ich bin ja auch so ein bisschen so der schüchterne Typ und so. Ja. Ich glaube, dass die Lösung nur darin besteht, wenn du etwas dagegen hältst, das heißt, wenn du deine Sachen auch durchsetzt, oder wenn du letztendlich, kannst du mit dieser Frau nicht zusammen sein, weil du letztendlich unglücklich sein wirst. Ja. Ist sie bei dir im Moment? Ach, geh weg. Ist sie da? Ja, sie kommt hier gerade rein. Dann gehen wir dann mal raus und lassen die mal alleine, damit es dann nicht noch so großen Krach gibt, wenn die das jetzt mitbekommen hat. Die dominierende Frau. Irene, 52 Jahre alt. Guten Morgen. Irena, ich bitte um Entschuldigung. Guten Abend, Domian. Irena, guten Morgen. Guten Morgen. Richtig. Impotent und frigide. Ja, ich wollte eine Lanze brechen für impotente Männer. Aha. Ja. Warum? Ich meine, erstmal steht die Frage natürlich immer im Raum, wie definierst du potent und wie definierst du impotent? Mhm. Und ich meine auch, dass Beziehungen bestimmt nicht durch diesen einen Punkt beschrieben werden könnten oder gelebt werden könnten. Bestimmt nicht, aber das ist unter Umständen ein wichtiger Aspekt im Zusammenleben eines Paares. Ja, für viele Menschen ganz sicherlich. Ja. Aber ich meine, wir müssten jetzt langsam auch mal beginnen, die andere Seite zu verkünden. Ich habe da irgendwann mal, weil ich nicht wusste, was in dem Buch stand oder wie das Buch endete, habe ich mit Begeisterung Gabi Hauptmann gekauft, Suche impotenten Mann fürs Leben. Mhm. Und hinterher kam raus, dass also dieser sogenannte Impotente denn doch potent war. Ich war total enttäuscht. Gehe ich denn davon aus, dass du Erfahrungen hast? Ja, ich habe Erfahrungen. Ja, also mit Männern? Also du musst nicht denken, ich bin Mauerblümchen. Ich bin sehr gut aussehend. Ja. Ich habe unheimlich viele Chancen. Ja. Und habe also schon in meinem Leben, habe ich 3 impotente Männer geliebt, ja, also die mich. Hinlänglich definiert man Impotenz ja damit, dass die Männer nicht zu einer Erektion fähig sind. Ja, genau, die waren nicht zu einer Erektion fähig. Ja. Es hat mich nicht nur nicht gestört, sondern ich fand das Beisammensein so wunderbar entspannend. Mhm. Aber dann dann hast du ja bewusst auf den, ich sag mal, traditionellen Geschlechtsakt verzichtet. Ja, auf den traditionellen habe ich bewusst verzichtet und ich habe den zwar erlebt. Wie hast du den erlebt, wenn die Jungs... Ja, als Ruckzuck-Methode, als... Ach, früher hast du es erlebt, mit anderen Männern. Ja, mit anderen Männern. Also mit den impotenten Männern ja eben nicht. Nee, überhaupt nicht. Was ist denn nur das Schönere... Ja, schöner. Ich frage, was ist da schöner, mit einem impotenten Mann zusammen zu sein? Imponent ist auch gut. Imponent ist auch schön, ja. Imposant, die Kombination. Die sind irgendwie mehr in der Lage, die wirklich liebevolle Atmosphäre zu schaffen, die Zärtlichkeit zu geben, das Ganze auszudehnen. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das hat so oft Nächte gedauert. Und wenn du auch in der Lage bist, oder wenn du sie in die Lage versetzt, die ganze Situation zu entspannen und ihnen zu sagen, das muss doch alles nicht sein. Ich liebe halt das Drumherum auch besonders. Oder kann man sagen, ist jetzt so eine These von mir, dass die Impotenz die Männer etwas im positiven Sinne etwas weiblicher macht. Ja. Nämlich, dass sie intensiver auf die Partnerin eingehen und zärtlicher sind. Und, ja. Das ist eine interessante Überlegung. Ja. Das ist eine interessante Überlegung. Und ich glaube sogar, dass die Männer von unserer Gesellschaft und unseren Medien zum Teil auch impotent geredet werden und geschrieben werden. Gut. Nicht, wenn du dann liest, also wir treiben sechsmal wöchentlich, dreimal müsste aber wenigstens sein. Ja, dann ist der Druck irre groß. Aber nun hast du so diese positive Seite jetzt von deiner Empfindung her beschrieben, was ja auch nachvollziehbar ist. Ich versetze mich aber dennoch immer noch in die Situation des impotenten Mannes. Ja, natürlich. Und mir ist es ein Grauen, die Vorstellung, dass das nicht funktioniert. Ja. Denn ich muss dann ja auf meinen Orgasmus verzichten. Das mag für dich stimmen. Ja. Aber ich meine, wenn du als Frau spürst, dass das für den Mann nicht oder noch nicht möglich ist, dann ist das für den auch in dem Moment auch keine grauenhafte Vorstellung. Der kann locker lassen. Du hast Erfahrung mit impotenten Männern? Ja, habe ich wirklich. Mit mehreren? Ja, mit dreien. Mit dreien sogar. Ja, und der eine war witzigerweise ein Sexualtherapeut. Das auch noch. Du ist gar nicht heute Abend in der Sendung das Zauberwort Viagra gefallen. Das wollte ich dir gerade sagen, ja, schrecklich. Wollte ich dich fragen, hast du da Erfahrung, dass die Männer ja, damit... Der Mann einer Freundin von mir, der hat Viagra genommen, aus Verzweiflung. Mhm. Und ich sage dir, er ist gestorben, er hat einen Herzinfarkt bekommen. Gut, das sollte er natürlich nicht nehmen, wenn er herzkrank ist und Herzmedikamente. Ja, weißt du das? Ja, das sollte man schon auf dem Beipackzettel lesen. Mhm. Also, das ist die einzige, die Männer, mit denen du es zu tun hast, die haben dieses Präparat nicht genommen. Da kannst du also nichts zu sagen. Mhm. Nein, das hätte ich auch nie gewollt. Warum eigentlich nicht? Du, weil ich Männer, die sich für potent erklären, als nicht zugewandt, auch nicht bereit, aus dem Liebesakt wirklich ein Fest zu machen. Liebe Irina, jetzt muss ich ganz radikal abbrechen, weil die Sendung zu Ende ist. Danke für deinen Anruf, alles Gute. Danke, tschüss. In der Technik, unter Paparitz. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, gute Nacht und tschüss.